Kundgabe 4877. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.04.1950. Unerreichbarkeit Gottes. Erkennen seines Wesens. Keines Menschen Geist kann mich erfassen, solange er sich nicht mit mir vereinigt hat, mit meinem Vater Geist von Ewigkeit. Und es ist die Vereinigung mit mir ein Akt, der höchste Bereitwilligkeit, in meinen Willen einzugehen, voraussetzt, also ein Angleichen an mein Urwesen bedeutet. Erst was mit mir eins geworden ist, kann mich erkennen. Ansonsten es nur ein Glaube ist, aber keine volle Erkenntnis. Des Menschen Geist hat wohl die Fähigkeit zur Erkenntnis, doch niemals allein, sondern nur im Zusammenschluss mit mir. Er ist ein Funke meines ewigen Vatergeistes. Er ist mein Anteil, der von mir ausgegangen ist, der mit mir unablässig in Verbindung steht, aber erst durch den Willen des Menschen in den Zustand gebracht wird, wo er in Funktion treten kann. Und dieser Wille muss sich mir unterordnen. Dann kann der Geistesfunke im Menschen tätig werden. Doch lange Zeit kann oft vergehen, bevor der Mensch durch seinen Willen den Geist in sich erweckt. Und diese Zeit ist verloren für die Ewigkeit. Im Zustand der Unkenntnis ist der Erdengang des Menschen ergebnislos für die Seele. Denn sie lebt dann nur der Welt. Sie begreift noch nicht den Sinn und Zweck ihres Erdenwandels. Sie ist noch nicht mit dem Geist in sich in Berührung getreten und völlig blind. Erst das Erwachen des Geistesfunken im Menschen sichert der Seele die Aufwärtsentwicklung, das Ausreifen. Denn der Geist, so er wach ist, beeinflusst die Seele, sich abzuwenden von der Welt und auf seine Stimme zu hören. Und nun beginnt es zu dämmern. Das Dunkel wird durchbrochen von dem Licht. Der Geist klärt die Seele auf über mich als Wesenheit, über mein Wirken und meine ständige Fürsorge an meinen Geschöpfen. Der Geist im Menschen leitet ihn in die Wahrheit. Er vermittelt ihm ein Wissen, das von außen ihm nicht zugetragen werden kann, weil es ihm dann völlig unverständlich dargestellt würde oder er kein Fassungsvermögen dafür hätte. Der Geist drängt nun die Seele fortgesetzt zur Vereinigung mit mir, weil er selbst mein Anteil ist und auch die Seele zu sich herüberziehen will, also deren Ziel gleichfalls die Vereinigung mit mir sein soll. Erst in einem bestimmten Reifegrad beginnt der Mensch Verständnis zu haben für mein Wesen, wenngleich es von ihm ewiglich nicht ergründet werden kann in seiner ganzen Tiefe. Als Mensch fasst er es nicht, und auch als Lichtwesen steht es noch in weitem Abstand von mir, wenn auch von meiner Kraft durchflutet, so dass es überaus selig ist. Mein Wesen restlos zu ergründen ist unmöglich, denn ich überstrahle alles an Licht und Kraft und bin somit etwas Unfassbares für jegliches Wesen, selbst wenn es in der Vollkommenheit den höchsten Grad erreicht hat. Denn würde ich ergründet werden können, so wäre ich nichts Unbegrenztes, sowohl in der Vollkommenheit als auch in der Macht. Doch eben das Nichtergründbare ist für ein Lichtwesen das Beseligende, dass es zu mir emporblicken kann und immer tiefere Liebe für mich empfindet, dass es mich ständig anstrebt, mich begehrt und ständig Erfüllung seines Verlangens findet. Dass ich für das Wesen unerreichbar bin, erhöht seine Liebe, weil es meine Liebe zu ihm als größtes Geschenk empfindet im Bewusstsein meiner Unerreichbarkeit. Doch wiederum ist mein Geschöpf untrennbar mit mir verbunden. Seine selbstverschuldete Unvollkommenheit, sein gänzlich meinem Urwesen widersprechender Zustand beschränkt nicht meine Liebe zu ihm und kann mich ewig nicht dazu veranlassen, es von mir zu verstoßen, also mich von ihm zu trennen. So unerreichbar ich auch dem Wesen bin, so steht es doch mit mir in Zusammenhang. Es gehört zu mir. weil es aus meiner Kraft hervorgegangen ist und also ureigentlich ein Teil von mir ist. Und diese Zusammengehörigkeit soll nun ihre Krönung finden in dem bewussten Zusammenschluss von Seiten des Wesens. Es soll durch sein Zustreben zu mir sich in den Seligkeitszustand versetzen, weil, um meine Liebe fühlen und sie als Seligkeit empfinden zu können, unbedingt der Wille des Wesens mir zugewandt sein muss. Es darf keinerlei Widerstand mehr in dem Wesen stecken. Es muss zu mir wollen, um von mir emporgehoben zu werden. Und dieses Emporheben, das zu mir ziehen, ist ein nie endender Zustand in der Ewigkeit. Niemals erreicht das Wesen das letzte Ziel. Doch ständig kommt es mir näher. Eine Gewissheit, die euch als Mensch auf Erden noch unverständlich ist. Doch die Seligkeit des Wesens liegt im ständigen Verlangen und Erfüllen. Ein Wesen, das restlos befriedigt wäre, würde kein Verlangen mehr empfinden können und darum auch die Beseligung der Erfüllung vermissen. Ich aber will, dass meine Kinder mir ständig zustreben. Ich will ständig geben, daher auch ständig begehrt werden. Und so werde ich als letztes Ziel die Wesen zu höchster Liebe und Sehnsucht anregen, doch immer über meinen Geschöpfen stehend, nicht aus mangelnder, sondern aus übergroßer Liebe. Denn ich will Seligkeit bereiten, die nie aufhört, weil meine Liebe niemals aufhören kann, bis in alle Ewigkeit. Amen.